Podcast. Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakten. Zu nah. Der Biografie mit und von Christoph Fabinow. Hallo ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts, endlich mal wieder als Podcast und nicht als Blog. Der Grund dafür ist, ich bin aus Sarajevo raus, beziehungsweise ich bin zurück, wieder in meinem wunderschönen Frankreich, wobei ich finde eigentlich die ganze Welt irgendwie wunderschön, aber nicht immer. Kennt ihr das eigentlich? Also ihr mögt es, wo ihr seid, dann gibt es aber Tage, da würdet ihr am liebsten alles packen und abhauen oder so. Oder euch im Bett verkriechen, so wie mein Kater, der macht das täglich, seit es kalt und grau ist. Na, der macht das eigentlich auch, wenn es nicht kalt und grau ist. Naja, auf jeden Fall, ich habe mein Bällchen wieder und ja, ich kann wieder aufnehmen. Gut, vorerst weg. Für all die, die meine Blog-Einträge nicht gelesen haben, ich kann es verstehen. Ich lese Blog-Einträge eigentlich auch selten. Also so ganz kurze vielleicht, ganz große weniger. Ich habe aber nicht aufgehört, irgendwie über Sachen zu schreiben, die eigentlich eine ganz gute Podcast-Folge hätte werden können oder so. Nun, ich habe mehrere Gruppen vorgestellt, beziehungsweise ich habe über mehrere Personen und Gruppen geredet und das, was ich am lustigsten fand, war, also nicht am lustigsten, sondern das Interessanteste, das war, dass ich, also irgendwie habe ich habe keine Ahnung, was gegoogelt oder was geyoutubed und dann kam ich auf dieses Mädel, das heißt Molly Lewis. Und das war irgendwie ihr erster wirklich, also ihr erstes Lied, genau. Ihr erstes Lied, also beziehungsweise nicht das, was sie gespielt hat, denn sie spielt schon länger, sondern das war ja, also das erste Lied, das sie selber komponiert hat oder so. Und ja, da ging's um MySpace. Ja, fand ich lustig. Also das ist aus der Zeit, als es MySpace noch richtig gab. Ich meine, gibt's heute immer noch. Aber wer nutzt schon MySpace außer Gruppen und so? Also ich kenne fast niemanden. Auf jeden Fall, ich werde euch das Lied natürlich vorspielen. Und ja, bevor ich weiter quatsche, spielen wir mal kurz das Lied vor, beziehungsweise einen kleinen Teil. Denn ich habe die Molly Lewis angeschrieben. Und wieso hat man eigentlich Kontakt irgendwo stehen, wenn man nie auf Kontakt reagiert und ja, vielleicht bekommt sie tausende Mails von wegen, sie spielt super oder keine Ahnung. Oder Mails, die das nicht gut finden. Auf jeden Fall, ich würde, wenn ich schon keine Lust habe, meine Mails durchzuarbeiten, würde ich dann das Contact-Me oder E-Mail-Me einfach wegtun. Also, liebe Molly, falls du Deutsch sprichst und diesen Podcast hörst und zu den 9 bis 11 Leuten gehörst, die das hier hören, ja, dann hätte ich gern gewusst, ob ich das ganze Lied spielen darf und ob du mir ein paar Fragen beantworten konntest. Aber ja, die Chance, dass Molly Deutsch spricht und außerdem Podcast hört und außerdem zu diesen 9 bis 11 Leuten gehört auf der ganzen weiten Welt, die meinen Podcast hören, ja, die Chance ist, ich glaube, noch geringer als beim Lotto. Und beim Lotto steht die Chance, etwas zu gewinnen, ungefähr so. Stellt euch mal vor, ihr seid in einer Weltmetropole und ihr vergesst euer Regenschirm in einem Bus, also so ein Stadtbus oder in einer U-Bahn. Und dann kommt ihr nach Hause und 4 Tage später fällt euch ein, dass ihr euren Regenschirm da vergessen habt. Nun nehmt ihr das gelbe Buch, oder das weiße Buch, also das Telefonbuch, öffnet irgendeine beliebige Seite, sucht da einfach mal so mit dem Finger, mit den Augen verbunden oder geschlossen, einfach so drauf tippen und findet dann halt eben einen Menschen, den ihr dann anruft und fragt, haben Sie nicht zufällig meinen Regenschirm in der U-Bahn vor 4 Tagen gefunden? Und dieser Mensch sagt, ja. Also so ungefähr stehen auch die Chancen, Lotto zu gewinnen. Und ich glaube, dass meine Chancen wegen dieser Episode jetzt von Molly eine Antwort zu bekommen, stehen noch geringer. Auf jeden Fall, hier ist Molly Lewis mit dem Lied My Hope und dann hören wir uns weiter mit noch ein paar anderen. The years are going by so fast, it really is bewildering. And we'll be so-called grown-ups and have mortgages and children. I hope we all gain worldliness and wisdom and maturity. But I hope most of all that space falls into obscurity. I hope our profiles all go dead into the distant servers, a monument to our youth, though lacking its observers. Your page will be an empty shell when no one is behind it. I hope your MySpace stays forever, and I hope that your kids find it. Now I hope that you forget about your MySpace. I hope it slips completely from your mind. And I hope it stays up long enough for the next generation to find. And I hope that it embarrasses your children, with their ratty friends all forward and around. And I hope that you forget your password so you cannot take it down. If your kids think you're vaguely square, it will be so much clearer. They laugh at the pictures you took in your bathroom mirror. And all the bands you're listing now, your kids will be exposing. Who is this soldier boy you reference? Who's a oh explosion? They'll marvel at how old you are. They'll raffle at your outfits. Your style may pass as vintage in the future. Das war Molly Lewis und ja. Also wie gesagt, ich habe da herumgegoogelt und als ich dann halt eben dieses Mädel fand, dann wie halt eben was, also das, was toll an YouTube ist, ist eigentlich nicht das, dass man das alles so hören kann und keine Ahnung, sondern auch diese ganzen Spalte da rechts, die euch da suggeriert verschiedene Sachen. Und unter anderem war da halt eben ein Lied, wo Molly mitgespielt hatte, darum habe ich es auch angeklickt, und zwar habe ich die Sängerin erkannt, und zwar es ist die Felicia Day. Ich weiß nicht, ob ihr Felicia Day kennt, auf jeden Fall für all die Leute, die zum Beispiel, ja, das bekannteste Beispiel wäre jetzt Eureka, die auf Pro7 kommt, da hat sie mitgespielt, aber Felicia Day ist eigentlich viel bekannter aus der Sitcom, die irgendwie im Juni 2007 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Und zwar heißt es The Guild. Und es ist ein Online-Sitcom. Und ja, da sie immer wieder Probleme mit Sponsoren hatten und so. Also mittlerweile gibt es 6 Staffeln, da sie aber immer wieder Probleme mit Sponsoren hatten, erschien halt eben meistens irgendwas erst auf YouTube und dann später und woanders und keine Ahnung, mit Verspätung und so weiter. Auf jeden Fall hat Felicia Day mit ihrer kleinen Truppe da The Guild gemacht. Ich kann es empfehlen. Ich setze euch den Wikipedia-Link zum The Guild, wenn ihr das mal euch anschauen möchtet. Naja, und auf jeden Fall, da ich die erkannt habe, wollte ich das Lied hören. Und das ist eigentlich die akustische Version, die ich gehört habe. Ich habe auch die echte Version gehört, später. Ja, und die echte finde ich eigentlich nur was für Kinder. Also keine Ahnung, also so Pop-Kitsch. Naja, also irgendwas, was ich nicht mag. Muss ja nicht unbedingt scheiße sein. Weil ich will es mir abgewöhnt zu sagen, dass etwas scheiße ist, nur weil ich es nicht mag. Also muss nicht sein. Und außerdem, wer bin ich, um zu sagen, was gut und was schlecht ist. Nö, ich bin kein Kritiker, ich bin nur ein Beobachter und ja, gebe euch meine Meinung dazu. Und ja, meine Meinung ist nicht unbedingt immer das Richtige, das Falsche oder irgendwas, was irgendeinen Stellenwert in irgendeiner Kritik bezogenen oder was weiß ich, was für einer moralischen, unmoralischen oder sonstigen Bewertung haben könnte oder sollte und auf jeden Fall nicht dürfte. Naja, war das jetzt eigentlich ein Satz? Gut. Also, Felicia Day und das Lied fand ich, also die akustische Version fand ich super, insbesondere ich fand den Text lustig und ja, da haben die sich eigentlich, das war, ich glaube, das war auf dem Woodstock, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein, naja, so ein Geek and Nerds Woodstock mit verschiedenen Sachen, das wird von, naja, dieses Jahr, was war dieses Jahr? Ich glaube, irgendwie, kennt ihr eigentlich Will Wheaton? Also der hat mal bei Star Trek mitgespielt, der hat auch ein eigenes Online-Sitcom, der kommt auch regelmäßig bei The Big Bang Theory vor. Und ja, Will hat das eröffnet. Ich weiß nicht, ob er einer der Organisatoren ist oder so. Müsste man mal nachschlagen. Naja, und während ich euch jetzt das nächste Lied vorstelle, schlage ich das jetzt einfach mal vor, um zu sehen. Und das nächste Lied ist halt eben, also für all die, die den Blog-Eintrag nicht gelesen haben und somit auch nicht den YouTube-Link gesehen haben, hier ist es dann also nochmal zum Nachhören, beziehungsweise nur ein Teil natürlich, denn wir wollen ja keine Copyrights verletzen. Und zwar Would You Date My Avatar von Felicia Day. Viel Spaß! Es hat euch gefallen, mir hat es auf jeden Fall gefallen, darum habe ich es ja auch vorgestellt. Naja, manchmal rede ich auch Blödsinn. Gut, also ich habe über das Woodstock gesprochen, das Woodstock, also mit zwei O's. Und das ist eigentlich A Night of Geek and Music. Und ja, dieses Jahr sind die Hosts, beziehungsweise, also kann man Host sagen, naja, auf jeden Fall Leute, die dabei sind. Das ist einmal der Adam Savage, den müsstet ihr eigentlich kennen, von auch wieder mal einer Serie, und zwar Mythbusters. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auf jeden Fall ist es eigentlich sehr bekannt, denke ich mal. Dann Will Wheaton, also aus dem Star Trek, und Paul and Storm, das ist ein Musikduo, ja, die haben Da Vinci's Notebook rausgebracht und ja, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich werde es mir mal anschauen, früher oder später, vielleicht rede ich nochmal darüber. Auf jeden Fall, ja, in irgendeinem Jahr, also vorletztes Jahr, letztes Jahr oder so, war halt eben auch Felicia Day mit dabei, mit Molly und mit anderen Leuten, die, naja, die irgendwie höchstwahrscheinlich dieselben Kreise herumziehen. Und bei dem Lied gab es dann auch mal eine ganz kleine Performance von den zwei Kollegen, die bei The Guild mitspielen. Naja, gut. Nun habe ich eigentlich viel über das geredet, was ich ja geschrieben habe. Auf jeden Fall in Sarajevo war es, wie es so oft in Sarajevo ist. Es gibt Sachen, da bin ich echt froh, die wieder zu machen, die zu sehen. Und natürlich klingelt das Telefon, während ich einen Podcast mache. Naja, klicken wir mal auf Pause. Hallo, oui. Gut, wetten, es wird wieder klingeln. Das passiert immer irgendwie, also wenn man es nicht will. Ja, also Sarajevo war ganz gut und ganz schlecht zur gleichen Zeit. Wie gesagt, es gab Sachen, die habe ich wirklich gern gemacht. Und ja, es gab wirklich viele Sachen, die habe ich nicht gern gemacht. Beziehungsweise, was mich an Sarajevo oder überhaupt in den ganzen Balkanstaaten richtig stört, ist die Einstellung. Also jeden geht schlecht, jeder jammert herum. Und die Cafés sind voll von Leuten, jungen Leuten, alten Leuten, egal welchen Leuten. Und glaub mir, Sarajevo hat mehr Cafés als, ich glaube, als Berlin, München, Bremen zusammen. Und die sind sau voll alle. Alle Bars sind voll. Um 10 Uhr morgens wird schon Bier gesoffen. Und ja, alles wird so negativ betrachtet. Und egal mit wem ich da auf einen Kaffee verabredet war, gab es dann eigentlich nur... Ja, mir geht's schlecht, ich habe Probleme und sowas. Und ja, darüber habe ich schon mehrfach gesprochen, glaube ich. Und ich habe keine Lust, darüber zu reden, denn ich denke, jeder hat Probleme. Und solange wir nicht echte Probleme haben, und damit meine ich richtig echte Existenzprobleme, und zwar richtig echte, nichts zu essen, man schaut sich sein Kind an und kann ihm gar nichts bieten. Und oder noch schlimmer, Krankheiten, von denen man stirbt und was weiß ich was noch, dann sollte man sich aufpäppeln und nicht herumjammern. Und ja, ich versuche mir das anzugewöhnen, ist aber schwer, denn ich jammer ziemlich viel rum, ich bin so ein Jammermensch. Und ja, zurzeit jammere ich darüber, dass es grau ist, wobei eigentlich, ich bin Künstler, ich sollte jede Nuance und jede Farbe zu schätzen wissen. Und dieses Grau hat dann, wenn man sich das mal ein bisschen anders anschaut und wenn man sich das jetzt aus dem Kopf so raushaut, ja, es ist grau und diese gleich schlecht? Nein, grau muss nicht schlecht sein. Also auf jeden Fall hat auch dieses winterliche, nackte, kahle Grau und die ganzen Bäume und ja, alles ist so, neigt sich quasi seinem Ende zu, aber da spürt man dann irgendwo die Wärme, die man irgendwie innen drin hat, in den Häusern und ja, der Weihnachtsbaum wird besorgt. Ich habe meinen gestern besorgt, da wir vor Weihnachten feiern und Weihnachten und dann will ich noch das orthodoxe Weihnachten feiern, also drei Weihnachten dieses Jahr. Au. Und ja, das müsste man sich das mal vor Augen halten, denn es ist wirklich so ganz, ganz schöne Momente. Man trinkt Glühwein, weil ich meine, wer will schon im August sich in die Hitze setzen, 35 Grad Schatten und sich mal einen schönen Glühwein gönnen? Ich meine, das hat irgendwie, man könnte es machen, das hat aber keinen Sinn. Und außerdem habe ich, ja, in Sarajevo habe ich gegrillt. Draußen, es war minus 8 Grad und es war eigentlich super. Wie schon, darüber habe ich auf meinem Blog-Eintrag geschrieben. Grillen sollte man eigentlich mehr auf das Winter verschoben. Wobei das Essen dann draußen doch etwas, naja, schwierig fällt. Dafür gibt es dann aber Schnaps, der wärmt dann einen von innen auf. Naja, ja, zählt einer mit, habe ich schon 50 Nayas in dieser Folge gesagt. Ja, ich habe fast schon wieder Naya gesagt. Nun, machen wir es mal so. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich bin also wieder aus Sarajevo zurück. Und ja, die Zurückreise war nicht einfach, denn es ist mir was passiert. Dankeschön, liebe Austria. Ich muss euch wieder mal loben für eine wirklich scheiß Organisierung, aber ihr seid noch super im Vergleich zu den anderen, die nach Sarajevo und von Sarajevo fliegen. Nicht alle, aber diese kleineren Maschinen, kann man so sagen. Und zwar, was ist passiert? Es war windig und die haben die Hälfte des Fliegers vollgepackt mit Leuten und haben gesagt, ja, es ist windig und ja, ihr müsst jetzt da bleiben, wir suchen euch für morgen einen Flug aus. Denn sonst wäre das Flugzeug zu schwer. Und ich war leider in dieser Hälfte, die da zurückgeblieben ist. Wobei es mich auch nicht wirklich, also es hat mich angepisst, aber wenn der Kapitän einer österreichischen oder deutschen Fluggesellschaft sagt, ja, wir lassen jetzt die Hälfte nicht rein, weil es ist zu gefährlich, dann bin ich froh, dass ich nicht da drin war. Eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Aber egal, auf jeden Fall, ich kam mit einem Tag Verspätung. Ich war in München, habe nette Leute kennengelernt. Wenn ich sage München, meine ich den Flughafen. Also war ich nicht wirklich in München. Das ist dann schon so weit am Rande, dass ich weiß nicht, ob man das noch überhaupt zu München zählen kann. Auf jeden Fall, ja, wie immer, man trifft sehr interessante Leute. Ich habe einen Typen getroffen, der wie der Fußballspieler Zlatan Ibrahimovic aussah. Das war lustig. Und dann kam ich in Paris an und ja, in Paris hatte ich dann keinen Zug mehr. Und zwar blieb ich dann 3 Tage in Paris, bis ich einen Zug endlich hatte. Das war aber nicht schlimm, denn ich habe die West Side Story gesehen. Und zwar die richtige amerikanische Musical. Und das war dann schon cool. Naja, also vieles passiert. Auf jeden Fall, worüber wollte ich noch reden? Genau, ich wollte über noch eine Gruppe reden. Und zwar hat mich mit ihrem Facebook-Eintrag darauf die Tante Schüsselchen gebracht, wieder mal. Ah, erstens, apropos MySpace, Dankeschön an die liebe Tante Schüsselchen für den Link, den sie mir gestellt hat. Und zwar MySpace-Song, geil, das wird aber auch noch kommen. MySpace-Song heißt das und ja, das spiele ich euch erstmal ein Stückchen vor und dann aber komme ich zu dem letzteren, also der letzten und vierten Gruppe für heute und dann war es auch schon von mir, aber jetzt müsst ihr mich noch eine Weile, also ihr müsst nicht, ihr könnt einfach auf Delete drücken, also Stop, Delete, aber ihr könnt mich jetzt noch kurz eine Weile hören, aber erstmal Joshua irgendwas, das muss ich mal nachschauen, das geht so nicht, das geht so ganz und gar nicht. Naja, auf jeden Fall, bis ich es nachschaue, viel Spaß mit dem MySpace. MySpace.com. Just don't tell my mom I'm on here. I say I'm 23 with a pierced ear, and that's a blatant lie. I added friends all night. I feel so popular and great as I watch the cunning ways they fight over my top 8. My top 8. Well, I'm sorry, dude, I can't plug your band. And even if I did, I don't think it'd help you understand that you suck. It's true. You guys are just really, really bad. But hey, from the bottom of my heart, thanks for the ad. Well, it's my space, and I'll do it my way. I'll write my name in 6-point font. That shit, make it 20. Well, it's my space, and I'll do it my way. I'll flash my cleavage all you want. Look at these cans, fellas. Respect well, me. So, das war MySpace von Joshua Groswent. Ja, falls ich das jetzt überhaupt richtig ausspreche. Aber auf jeden Fall wollte ich ja noch ganz kurz über eine Gruppe reden, die es ja auf MySpace gibt, und zwar seit 2008. Und seit Juni haben die sich nicht mehr auf die Seite eingeloggt. Und ja, einige deren Lieder fand ich ganz gut. Und eins fand ich eigentlich ja das Einzige, das man sich antun kann in deren Version. Und das ist ja worüber, also das ist, Gott, Gedankenfluss verloren, das passiert mir immer wieder. Wieso ich diese Gruppe und dieses Lied vorstelle, hat den Grund, denn Tante Schüsselchen hat mich draufgebracht mit einem ihrer Facebook-Posts. Und zwar hat sie eine akustische Version von My Christmas, Last Christmas, draufgestellt und hat dann geschrieben, dass man sich das Lied dann so doch antun kann. Also eine Version, die nicht schlimm ist, wie die Version, ich glaube, die Originalversion ist vom Whom oder so. Und das sind halt eben Männer, die wie Frauen singen. Und alle anderen Versionen danach waren auch Männer, die wie Frauen singen. Bis auf die Version von Charlie Lewis and Mental Theo. Die haben dann eine Techno-Kinderversion rausgebracht von Last Christmas. Und die war ganz lustig. Dann aber irgendwann wurde man 13 und dann hörte man sowas nicht mehr. Ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall, hier ist eine akustische Version der Gruppe. Sie heißen Bel Casino. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind nicht wirklich bekannt, glaube ich. Also auf jeden Fall nicht in Europa. Sie haben sogar eine Website. Die werde ich natürlich draufstellen. Und hier ist das Lied Last Christmas. Und das ist eins der Lieder, eine Version, die ich eigentlich ganz gut finde. Und die Website stelle ich euch eigentlich nicht vor, nicht Website, sondern MySpace-Link gebe ich euch, denn die Website ist eigentlich nur parked, also die haben noch keine Website. Und wie viele Sachen die zurzeit rausbringen und in dem letzten Jahr überhaupt, ich glaube, dass es die gar nicht mehr gibt, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, bevor ich mit einem Servus verbleibe, da ich nicht denke, dass ich noch vor irgendeinem dieser drei Weihnachten noch eine Folge machen werde, man weiß es aber nie. Also falls ich mich nicht mehr melde, wünsche ich euch allen einen super schönen Winter und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise von den Menschen, die ihr um euch haben wollt. Ob es die Familie ist, die Freunde, die geliebten Menschen, genau, oder die Geliebte, ja, kann auch sein. Also was auch immer ihr vorhabt, ich hoffe, es wird schön und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue 2013, denn wir hören uns spätestens wieder in 2013, falls die Welt nicht zu Ende geht, am 21.12.2012, natürlich, denn die Maya haben es ja vorausgesagt. Irgendwie haben die nicht ihr Ende vorausgesagt, aber unser. Ja, finde ich logisch, natürlich. Also noch ein Weltuntergang. Ich weiß nicht, ich finde es cool, das muss ich jetzt nochmal, das ist ein Gedankenfluss, der von irgendwie dazu kam in diesen Gedankenprozess der Abschließung dieser Podcast-Folge. Und zwar, es ist cool, diese 2000er-Generation zu sein. Also ich denke, bei 1000 war es genauso, nur halt eben weniger verbunden, da es ja kein Internet gab. Wie viele Weltuntergänge wir schon miterlebt haben und die Welt steht immer noch. Also. Und sollte die mal wirklich untergehen, was soll's. Werden wir ja eh nichts mitkriegen, denke ich mal, falls es nur irgendwie wie so ein Ausschalter ist. Klick. Hier sind Bel Casino mit der akustischen Version von Last Christmas. Und das war's von mir. Schöne Feiertage an euch alle. Servus, euer Rumba Gemon. I was ashamed to cry out.